Freudenlicht gerechter Frommen muss stets ein neuer Zuwachs kommen, dir Wohl und Glück bei ihnen mehrt. Auch diesem neuen Paar, an dem man so Gerechtigkeit als Tugend ehrt, ist heut ein Freudenlicht bereit, das stellet neues Wohlsein dar. Oh, ein erwünscht Verbinden, so können zwei ihr Glück eins an dem andern finden.